Das Fazit. Im August 2022 machte ein beliebtes Café in Long Island Schlagzeilen in der New York Times. Wie sich herausstellte, hatte es fast 10 Jahre lang als Fassade für einen illegalen Glücksspielring, der von den Familien Genovese und Bonanno betrieben wurde, gedient. Das Café war nur eines in einer Reihe von Scheinfirmen, die durch die jahrelangen Ermittlungen der Behörden auf Bundes- und New Yorker Ebene aufgedeckt worden war. Die Operation wurde durch die Mitarbeit eines seit 15 Jahren tätigen Detectives der New Yorker Polizei unterstützt, der angeblich auf Wunsch der Genovese- und Bonanno-Anführer gegen Schmiergeld rivalisierende Glücksspielrunden überfallen hatte. 9 Gangster aus beiden Familien wurden angeklagt und der Detective wurde aufgrund einer strikten Null-Toleranz-Politik in Bezug auf die Beteiligung der Polizei am organisierten Verbrechen ohne weitere Bezahlung suspendiert. Carmelo Polito, angeblich ein aktueller Capo der Genoveses, wurde außerdem angeklagt, illegale Glücksspiel-Websites betrieben und den Mord an einer Person angedroht zu haben, die sich durch Verluste bei Polito verschuldet hatte. Alle wurden wegen organisierter Kriminalität als Teil einer kriminellen Organisation angeklagt. Zu den anderen untersuchten Scheinfirmen gehörten eine Schuhreparaturwerkstatt und ein Fußballclub in Queens, bei denen festgestellt wurde, dass sie geheime Räumlichkeiten für Glücksspiele beherbergt hatten. Allein der Coffeeshop hatte schätzungsweise $10.000 pro Woche umgesetzt. Was vermag uns diese Geschichte, die zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen erst ein paar Monate alt ist, über den aktuellen Zustand der Mafia zu sagen? Offensichtlich sind die 5 Familien immer existent und quicklebendig. Sie sind nach wie vor ein Faktor des organisierten Verbrechens in Amerika, vor allem im Epizentrum New York City. Diese Geschichte macht gleichzeitig auch deutlich, dass trotz des enormen Drucks, der auf das organisierte Verbrechen seit den 80er Jahren ausgeübt wird, es immer noch viel Geld auf der falschen Seite des Gesetzes zu verdienen gibt. Geschätzte Jahreseinnahmen von fast einer $500.000 aus einem einzigen Glücksspielbetrieb sind jedenfalls nicht zu verachten. Offensichtlich gibt es also immer noch einen gewissen Anreiz, als Mafioso zu agieren. Wir erkennen aber auch, dass sich die Strafverfolgungsbehörden auf Bundes- und Bezirksebene nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, seit ihre RICO-Anklagen in den vergangenen Jahrzehnten die traditionelle Mafiaführung dezimiert haben. Die Behörden sind immer noch in der Lage, jahrelange Arbeit und enorme Ressourcen in die Ermittlungen gegen kriminelle Mafiageschäfte zu investieren. Außerdem sehen wir anhand dieser Geschichte, dass es auch heute noch Anreize für die Polizei gibt, sich unter dem Einfluss von Mafiosi korrumpieren zu lassen. Das war natürlich schon immer so, aber etwas an der Bestrafung des Detectives gibt uns einen Hinweis darauf, wie sich die Dinge geändert haben. Normalerweise werden Polizeibeamte nur selten sofort bestraft, wenn ihnen ein Vergehen zur Last gelegt wird. Noch seltener ist die Einbehaltung der Bezüge von Beamten, die suspendiert wurden. In diesem Fall hat der Staat New York eine klare Botschaft an alle Staatsbediensteten ausgesandt, die bereit sind, ihre Dienste an kriminelle Organisationen zu verkaufen. Das alles sollte aber nicht weiter überraschen. New York City hat die Auswirkungen des ungehinderten organisierten Verbrechens und der grassierenden Polizeikorruption am eigenen Leibe erlebt. Die Tatsache, dass die Bundes- und Landesbehörden auch im Jahr 2022 noch eine harte Linie gegenüber der Mafia fahren, verheißt nichts Gutes für die Zukunft dieser sizilianisch-amerikanischen Subkultur, die vor mehr als einem Jahrhundert in den Vereinigten Staaten ihren Anfang nahm. Eines sollte jedoch am Ende dieses Buches klar geworden sein. Die Mafia ist von Natur aus opportunistisch veranlagt, geheimnisumwoben und bemerkenswert hartnäckig. Nach all der Zeit und jahrzehntelanger Verfolgung ist es unwahrscheinlich, dass die Mafia in absehbarer Zeit aussterben wird. Wahrscheinlicher ist vielmehr, dass die 5 Familien und ihre Mitglieder weiterhin im Verborgenen und am Rande der Gesellschaft agieren werden, weit weg vom Rampenlicht, das frühere prominente Bosse wie Genovese und Luciano genossen haben. Wie die meisten Organisationen sollte auch die Mafia als etwas Organisches, Lebendiges betrachtet werden. Die Mafia passt sich folglich an oder sie stirbt aus. Im Laufe ihrer Geschichte hat die Mafia jedoch bewiesen, dass sie überaus anpassungsfähig ist. Die Genovese-Familie, eine vom sizilianischen Mafioso Giuseppe Morello gegründete und nach dem neapolitanischen Don Vito Genovese benannte Organisation, ist auch heute noch eine der mächtigsten und geheimnisvollsten kriminellen Organisationen in den Vereinigten Staaten. Von den Wurzeln am Ende des 19. Jahrhunderts über die turbulenten und konfliktgeprägten Jahre am Anfang des 20. Jahrhunderts Die Prohibition und den blutigen Mafiakrieg in den 20er und 30er Jahren, die Neustrukturierung in den 40er und 50er Jahren, den internen Verrat in den 60ern bis hin zur intensiven Strafverfolgung der 80er und 90er, die Genoveses haben unglaubliche Widrigkeiten überstanden. Die Kreuzzüge, die unter anderem von Thomas Dewey, Orange Dickey, Robert Kennedy, J. Edgar Hoover und Rudy Giuliani angeführt wurden, haben immense Fortschritte bei der Entmachtung krimineller Organisationen möglich gemacht. Doch angesichts der jüngsten Nachrichten müssen wir ehrlich sein, sie waren Fehlschläge. Obwohl viele heutzutage glauben mögen, dass die Mafia nur noch als Überbleibsel wilder, gesetzloser Zeiten existiert, die nur in nostalgischen Filmen wie Der Pate, Goodfellas oder Donnie Brasco noch einmal aufleben kann, wird ein signifikanter Teil der Kriminalität Nordamerikas immer noch von La Cosa Nostra beherrscht. Und angesichts der Erkenntnis, dass es Jahrzehnte gedauert hat, bis die Existenz der Mafia überhaupt erst öffentlich bekannt wurde, wird sie möglicherweise niemals wirklich verschwinden. Auch wenn wir uns das immer wieder eingeredet haben. Vielleicht wird die Mafia sogar für immer ein Faktor des organisierten Verbrechens bleiben. Und vielleicht brauchen wir, bevor die Totenglocken der Mafia final ertönen, einen weiteren, jungen, ehrgeizigen Kreuzritter im Dienste des Gesetzes.